Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 32. Das Hohelied des Meduhet. Zweiter Teil. Und nun siehe, als der Meduhet dieses voll wichtige Lied des Lebens aus meiner Gnade, die da ist ein kleiner Funke meiner unendlichen Liebe und aller Erbarmung daraus, vollends aufgezeichnet hatte und, als es vollends aufgezeichnet war, dasselbe auch dem Volke vorgelesen hatte, da war eine zügellose Freude unter ihnen entstanden, die nur durch ein Wunder vom Himmel hat gemildert werden können. Und dieses Wunder war ein plötzlicher Regen. Und dieser Regen war ein Regen der Liebe aus mir, da ihre Freude gerecht war, denn sie freuten sich über die gemachte Bekanntschaft meines Namens, noch mehr aber über die meiner Liebe. Und am allermeisten aber freuten sie sich dessen, dass der so übergroße, heilige Gott so herablassend als Vater zu den Kindern des Elends in aller unbegreiflichster Liebe durch den Meduhet so belehrend geredet hatte. Und siehe, so trieb sie der Regen auseinander in ihre Zelte, die da gemacht waren aus Zweigen, Gras und weißem Lehm. Und sie priesen daselbst meinen Namen in kleinen Kreisen wonniglich bis in die Mitte der Nacht und hätte nicht aufgehört mit ihrem Lobe, wenn ich sie nicht mit einem wohlverdienten, ruhigen, süßen Schlafe heimgesucht hätte. Ich habe euch schon Größeres gegeben, gereimt und ungereimt, als euer wahrer Vater. Aber seit dem Obersten der Römer und dem kanaitischen Weibe im Evangelium, mit geringer Ausnahme der Apostel und einiger Blutzeugen, habe ich noch nie eine so große Freude gefunden, namentlich aber bei euch schon gar nicht. Ich verlange es zwar auch nicht, sondern sage es euch nur, dass ihr mich stets mehr und mehr solle zu lieben anfangen. Das ist mein Wille an euch. Darum sollt ihr euch kein schweres Herz machen, denn was da noch nicht ist, wird dereinst wohl noch werden, so ihr mich näher werdet kennenlernen und dadurch eure Herzen erweitern werdet, damit ich dahin mit meiner Gnadenfülle werde einziehen können. Was ihr euch alle über alles wünschen, aber nicht fürchten sollet, wie es einige unter euch gibt, was nicht sein soll in der Liebe. Amen. Kapitel 33 folgt demnächst.